Hallo, könnt ihr mich hören? Klar und deutlich? Nicht ganz so klar? Dann kommt näher. Ihr habt die erste geheimnisvolle, sprechende Insel gefunden. Ist der Empfang gut? Es rauscht? Dann kommt noch ein Stückchen näher. Je näher ihr herankommt, desto klarer könnt ihr die sprechende Insel verstehen. Probiert es aus. Geht ein paar Schritte rückwärts, bis ihr meine Stimme nicht mehr empfangen könnt. Aber verlasst mich bitte noch nicht. Kommt gleich wieder zurück. Bleibt stehen. Ihr hört die erste sprechende Insel im Wilhelmsburger Stadtraum. Für die Schatzsuche wird es hilfreich sein, die ungefähre Größe der unsichtbaren Inseln herauszufinden. Ihr könnt sie bestimmen, indem ihr einmal den Kreis ausschreitet, in dem ihr meine Stimme empfangen könnt. Schaut euch um. Was könnt ihr erkennen? Ein aus dem Boden ragender Schiffsrumpf, Planken, an denen Netze schlaff herunterhängen und Treibholz. Unmengen von Treibholz, das sich am Strand auftürmt. Was ist da passiert? Ein schreckliches Unglück. Ein Schiffbruch. Von der Besatzung keine Spur. Stattdessen lauter kleine Menschen, die sich über die Überreste des havarierten Schiffes hermachen. Ob sie es absichtlich mit falschem Feuer auf seinen verhängnisvollen Kurs brachten, um es am Strand auszurauben? Was haben sie mit der Besatzung gemacht? Was werden sie mit euch anstellen? Verlasst diesen Ort des Schreckens, bevor es zu spät ist. Es ist Zeit. 6 weitere Inseln warten darauf, von euch entdeckt zu werden. In weniger als 2 Stunden werden sie für immer verstummen. Doch halt! Bevor ihr euch davon macht, müsst ihr auf dieser Insel den ersten Buchstaben für euer Rätselwort entdecken. Er ist in der Form des verräterischen Leuchtturms versteckt, der so viel Unglück über die Armseelen brachte, die hier strandeten. Welchen Buchstaben stellt der Turm dar? Schreibt ihn euch auf, aber dann macht euch auf und davon. 3 Wege führen von hier in das Terrain eurer Schatzsuche. Welchen wollt ihr nehmen? Das Radio weiß keine Antwort. Doch es wünscht euch viel Glück. Ihr könnt es gebrauchen.